Nach dem Krieg wurde geraubt, gemordet. Das Deutsche nahm an Ehre und Kraft. Tod auf es war Sündenbock für euch. Dieser Mann hat viel mehr doch vollbracht. Des Friedens, traue nicht, wehren nicht, und ewig brennt des Lebens Licht. Oh, Rudolf Hess, Märtyrer des Friedens, traue nicht, wehren dich, und ewig brennt des Lebens Licht. Jahre warst du gefangen, Spandau jahrelang in Einzelhaft. Die Wahrheit sollte nie ans Licht gelangen, daher hat man dich feige umgebracht. Oh, Rudolf Hess, Märtyrer des Friedens, traue nicht, ehren dich, und ewig brennt des Lebens Licht. Oh, Rudolf Hess, Märtyrer des Friedens, traue nicht, ehren dich, und ewig brennt des Lebens Licht. Hattest du dir einst geschworen, dein Leben war dir kostbar ohnehin. Die Jahre gingen dir wie im Flug verloren, verzweifelt auf der Suche nach dem Sinn. Märtyrer des Friedens, traue nicht, ehren dich, und ewig brennt des Lebens Licht. Doch diesen Mord dürfen wir nie vergessen, als Selbstmord steht er heute in jedem Buch. Doch Rudolf Hess hat nicht umsonst gesessen, den Feinden treffe bald der ewige Fluch. Rudolf Hess, Märtyrer des Friedens, traue nicht, wehren dich, und ewig brennt des Lebens Licht. Rudolf Hess.